Wie die Heldenreise ursprünglich entstanden sein mag und welch andere Erzählweisen sie womöglich Jahrtausende lang verdrängte, beschreibt die Science-Fiction-Autorin Ursula K. Le Guin in ihrem Aufsatz »Die Tragetaschentheorie des Erzählens« von 1986. Weil die Sammlerinnen der frühmenschlichen Horden neben der Nahrungsbeschaffung zwar viel Zeit hatten, aber wenig Dramatisches erlebten, mussten ihre Geschichten hinter denen der Jäger zurückstehen, die von gefährlichen Mammuts und waghalsigen Kämpfen zu berichten wussten. Le Guin unterscheidet zwischen Killer-Stories und Life-Stories, also Geschichten vom Töten und Geschichten vom Leben. Auf der einen Seite lineare, konfliktträchtige Erzählungen, die wie ein Pfeil losschießen und ins Schwarze treffen. Auf der anderen Seite Erzählungen, die um den großen Knall herum meandern, sich des Werkzeugs und der Waffe verweigern und lieber den Behälter und die Tasche feiern, in die man Energie in Form von Essen hineintun kann, statt sie herauszuschleudern. Le Guin macht ihr Unbehagen gegenüber den Killer-Stories explizit daran fest, dass sie eine Frau ist, und findet im Roman, speziell der Science-Fiction, die Entsprechung zur Tragetasche. Die Reduktion einer Erzählung auf ihre Konflikte empfindet sie als absurd, und der Held erscheint ihr einmal in die Tasche gesteckt, statt auf eine Bühne gestellt, wie ein Kaninchen, wie eine Kartoffel. Deshalb mag ich Romane. Statt Helden tragen sie Menschen in sich. Als der Roman Ende des 18. Jahrhunderts als literarische Gattung zunehmend populär wurde und das aufkommende Bürgertum ihn als Leitmedium den religiösen und journalistischen Schriften vorzog, entstand unter dem Schlagwort Lesesucht eine Debatte darüber, ob nicht besonders Frauen durch den fesselnden Individualismus der neuen Gattung in einem ungesunden Maße an die Lektüre gebunden würden. So wie das intensive Lesen, das sich mit pädagogischem Antrieb immer wieder mit denselben Textstellen befasste, abgelöst wurde vom extensiven Lesen, das voller Neugierde immer abwechslungsreichere Literatur suchte, änderte sich auch das Publikum des Buches. Es wurde weiblicher.